Neulich bin ich aufgewacht durch ein schreckliches Geräusch. War da wirklich etwas oder hatte ich mich nur getäuscht? Natürlich wollte ich weiter schreiben und hörte ich ein Schnaufen. Und in der Küche zwei Zimmer weiter begann etwas zu laufen. Ein Biotonleben, ich habe sie gesehen. Aufrecht, fast menschlich, über meinen Flur gehen. Meine Biotonleben, sie lebt. Sie lebt, ja sie lebt. Zwar wollte ich weiter schlafen, doch es hielt mich nicht zu Bett. Denn das Wesen auf dem Flur war alles andere als nett. Beflügelt von dem Unrat, den ich wochenlang vergessen, schickte es sich an, nun auch seinen Besitzer aufzufressen. Meine Biotonne lebt, ich habe sie gesehen. Aufrecht, fast menschlich, über meinen Flur gehen. Meine Biotonne lebt, sie lebt, sie lebt, ja sie lebt. Treppenhaus, das wisst nicht an meinen Schuhen. Denn bevor es mich nicht gefressen hätte, würde es sicherlich nicht ruhen. Ich kam auch ganz gut weg, auf den Arm kann ich verzichten. Wäre es nicht so, könnte ich euch nicht von diesem Ding berichten. Meine Biotonne lebt, ich habe sie gesehen. Aufrecht, fast menschlich, über meinen Flur gehen. Meine Biotonne lebt, sie lebt, ja sie lebt. We'll be right back.